Wilde Abfahrt. Auf Jakes Berg hatte es geschneit. Der Schnee lag meterhoch. Genau das richtige Wetter zum Snowboardfahren. Weiter so, Alex! Gut machst du das! Das nächste Snowboard-Abzeichen hast du sicher! Der kleine Alex fuhr in großen Bögen auf Jake zu. Ah, gleich hab ich's geschafft, Jake! Gut, und jetzt so bremsen, wie ich's dir beigebracht hab! Das klappte aber nicht. Zu Alex' großem Ärger. Ach, das ist gar nicht schlimm, Alex. Jeder fällt am Anfang mal hin. Wuhu, ja! Jeder? Ja, jeder. Bis auf Danny X, der hinter ihnen auftauchte und mit seinem Snowboard ein Kunststück nach dem anderen machte. Ich werde nie so fahren können wie Draufgänger Danny X. Er ist super gut. Und er machte jetzt sogar eine ganz schnelle Drehung. Wow, hast du das gesehen? Das war toll. Nein, Jake sah gar nichts. Er hatte nämlich jede Menge Schnee im Gesicht. Ehrlich gesagt, nein. Wenn du fleißig weiterübst, wirst du besser als Danny. Besser als Danny? Also das konnte Alex sich nun wirklich nicht vorstellen. Auch Ryder und die Fellfreunde verbrachten den Tag auf dem Berg. Also es war wirklich nett von Jake, uns in seine Hütte einzuladen. Ja, er hat uns sogar das neue Bell-Bell-Boogie-Spiel aufgebaut. Und ihr könnt das schon richtig gut, Freunde. Besonders Sky und Rocky liebten das Spiel. Willst du es nicht auch mal versuchen? Was? Ich hab das bis jetzt noch nie gespielt. Beim Bell-Bell-Boogie musste man auf einem Spielteppich mit den Pfoten die Schritte nachmachen, die auf einem Bildschirm angezeigt wurden. Dabei entstanden die lustigsten Figuren. Die zeigen dir die Schritte und du machst sie nach. Ich weiß nicht, das geht ja so schnell. Dann mach doch einfach nach, was ich mache. Aber Sky war so gut, dass Everest nicht hinterherkam. Links, links, rechts. Ah! Das Gleichgewicht verlor und gegen Marshall prallte. Marshall, tut mir leid, ich muss das einfach noch ein bisschen üben. Das macht nichts, Everest, das schaffst du schon. Hey, was ist das? Neben dem Spielteppich lag ein Karton. Das gehört bestimmt noch zu dem Spiel. Neugierig klappten sie den Deckel auf. Sehen aus wie Armbänder. Das ist was Neues für das Bell-Bell-Boogie-Spiel. Du tust, was ich tue, Armbänder. Gebrauchsanweisung. Trage selbst 4 Armbänder und gib deinem Freund 4 in einer anderen Farbe. Wenn es losgehen soll, drück auf den Knopf. Natürlich probierten Sky und Everest die Armbänder sofort aus. Und was jetzt? Vorsichtig berührte Sky den Knopf mit ihrer Schnauze. Dann bewegte sie eine Pfote und danach den Kopf. Und Everest? Hey, ich habe gar nichts gemacht und mein Kopf hat sich bewegt. Es funktionierte. So, und jetzt der Salto rückwärts. Wow, jetzt verstehe ich, warum sie du tust, was ich tu Armbänder heißen. Ja, denn alles, was ich tu, tust du auch. Jetzt kann es losgehen. Und plötzlich tanzte Everest den Bell-Bell-Boogie genauso gut wie Sky. Toll, Everest, du kannst es! Was? Oh ja, ich kann es wirklich! Es geht ganz leicht, ist irgendwie komisch. Alex und Jake, die in der Hütte eine Pause machten, staunten. Ich wusste gar nicht, dass du Bell-Bell-Boogie kannst, Everest! Kann ich auch nicht. Danke, aber Sky, hören wir jetzt auf? Klar! Die beiden schüttelten die Armbänder von den Pfoten. Ich finde aber, dass du das ganz toll gemacht hast. Naja, wohl eher du. Ich habe nur nachgemacht, was du gemacht hast. Ich würde lieber selbst üben. Ja gut, dann übe ich mit dir. Na komm. Wackel, wackel, schüttel dich. Wackel, wackel, schüttel dich. Das klappte auch ohne Armbänder gut, die Alex nun vom Boden aufhob. Ihm war nämlich eine Idee gekommen. Darf ich die vielleicht auch mal ausprobieren? Willst du etwa auch den Bell-Bell-Boogie lernen, Alex? Entschuldige, Rocky. Startest du das Spiel bitte nochmal? Klar, gerne. Nachdenklich schaute Alex von den Armbändern zu seinen Freunden. Ich könnte mit euch Bell-Bell-Boogie tanzen. Aber ich glaube, die Armbänder könnten mir auch bei etwas anderem helfen. Schon war Alex auf dem Weg hinaus, schnappte sich sein Snowboard und hielt Ausschau nach Danny X, der nicht lange auf sich warten ließ. Seht euch das an! Hallo, Danny! Danny erschrak so sehr, dass er mit ausgebreiteten Armen und Beinen in den Schnee fiel. Wie ein Schneeengel. Nur einer, der so gut Snowboard fährt wie ich, kriegt so ein Loch in den Schnee. Ja, darum bin ich hergekommen. Ich will genauso gut Snowboard fahren wie du für mein nächstes Abzeichen. Da musst du aber noch viel üben. Nicht, wenn wir die Du-tust-was-ich-tu-Armbänder ummachen. Was? Wenn wir sie beide tragen, kann ich alles genauso gut wie du. Dann fahre ich genauso gut Snowboard wie du. Alles klar. Ich glaube, jeder will gern so gut Snowboard fahren wie ich. Schnell sprang Danny wieder auf. Dann legten er und Alex sich die Armbänder um und schnappten sich ihre Snowboards. Also, auf geht's! Danny machte sich startklar und Alex tat automatisch dasselbe. Super! Meine Knie sind von selbst eingeknickt. Super Anfang! Jetzt macht mein Daumen dasselbe wie deiner. Ein kluger Daumen? Dann legen wir jetzt los. Der erste Hang war noch nicht besonders schwierig. Es funktioniert. Ich war richtig gut. Warte mal ab, wenn wir erst die coolen Kunststücke von Draufgänger Danny X machen. Ui! Dank der Armbänder konnte Alex sogar die. So hoch die Sprünge auch waren. Juhu! Ja, du fährst so super wie ich. Und ich fahre wirklich super. Doch Danny übersah einen Baum, dessen Äste voller Schnee waren. Und den hatte er nun im Gesicht. Aber ich muss mir doch gar nicht das Gesicht abwischen. Doch, wegen der Armbänder. Und schon ging es weiter. Oh oh. Jake beobachtete die beiden durch sein Fernglas. Und ihm gefiel gar nicht, was er da sah. Danny! Alex! Anhalten! Ihr fahrt auf einen Abgrund zu! Anhalten! Der Abgrund war zwar noch ein Stück entfernt, aber es ging dort sehr tief runter. Sie können mich nicht hören. Ich glaube, ich rufe lieber mal die Paw Patrol. Und die war ja zum Glück ganz in der Nähe. Hallo Jake, was ist los? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Ryder. Alex und Danny sind mit dem Snowboard unterwegs und sie wissen nicht, dass sie auf einen Abgrund zufahren. Keine Sorge, Jake. Kein Berg zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Die Fellfreunde flitzten hinaus zu ihrer rollenden Einsatzzentrale, die gleich neben der Berghütte stand. Nur Marshall stolperte mal wieder über seine Pfoten und schlitterte hinterher. Naja, ich dachte, ich dreh meine Runde. Gemeinsam liefen sie nach vorn in die Zentrale und schlüpften unterwegs in ihre Einsatzanzüge. Es konnte losgehen. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Danny und Alex fahren mit dem Snowboard direkt auf einen Abgrund zu. Es wird keine leichte Aufgabe, beide zu retten. Wow, das wird sehr gefährlich. Für diesen Einsatz brauchen wir Sky. Du versuchst, Danny mit dem Hubschrauber einzuholen. Ja, ich bin der Flughund. Rocky, du fliegst am Seil mit und hältst Danny mit dem Greifer fest. Rocky rockt. Everest, du bist der schnellste Helfer im Schnee. Während Sky und Rocky Danny retten, musst du mit deinem Snowboard Alex aufhalten. Bei Eis und Schnee ist doch klar, bin ich da. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fahrzeuge der Fellfreunde waren im Nu einsatzbereit. Sky sprang in ihren Hubschrauber. Everest in ihr Schneemobil. Und Rocky mit Ryder auf dessen Quad. Das konnte man nämlich für die Fahrt durch den dichten Schnee umrüsten. Schneemobil! Unter dem Quad erschienen Kufen. Und dann konnte es auch schon losgehen. Jake war sehr erleichtert, als er die Paw Patrol kommen sah. Ryder, wir dürfen keine Zeit verlieren. Siehst du? Auch Ryder schaute nun durch das Fernglas. Und wirklich, Alex und Danny fuhren genau auf den Abgrund zu. Ja, du hast recht. Los geht's, Rocky. Sky, lass den Greifer runter. Ja, wird gemacht. Greifer! Der Greifer hing an einem dicken Seil unter dem Hubschrauber. Und Ryder befestigte ihn nun an Rockys Rucksack. Und, bist du bereit? Es kann losgehen. Alles klar, Sky. Flieg los. Ja, ich bin der Flughund. Und ich heute auch. Rocky baumelte unter dem Hubschrauber und wurde von Sky durch die Luft gezogen. Everest, du fährst auf deinem Snowboard zu Alex. Ja, mach ich. Auch Everest raste los. Sie durften keine Zeit verlieren. Denn Alex und Danny kamen dem Abgrund näher und näher. Ahnten das aber immer noch nicht. sowas? Warum sind wir hier denn auf einer hubrigen Piste? Skys Hubschrauber mit Rocky am Haken erschien über den Köpfen der beiden. Puh, hier wird es wieder besser. Hallo, Leute. Mit Rocky hatten die beiden nun wirklich nicht gerechnet. Danny! Was? Ihr müsst anhalten, ihr fahrt direkt auf einen Abgrund zu. Ich sehe keinen Abgrund und ich heiße immer noch Draufgänger. Alex, halte durch. Everest ist auf dem Weg zu dir. Danny, ich mach dich jetzt an meinem Greifer fest. Greifer! Danny streckte den Arm aus. Nicht festhalten, ich muss dich daran festmachen. Zu spät. Der Greifer hatte sich vom Seil gelöst und Rocky fand sich auf Dannys Kopf wieder. Hey, immer nur einer pro Snowboard. Hilfe! Aber nun kam auch Everest angesaust. Ich versuche es ja, Alex, aber hör auf, mit deinen Händen rumzufummeln. Ich kann nicht! Hey, du hast die Du-tust-was-ich-tu-Armbänder um. Ryder, bitte komm! Was gibt's denn, Everest? Alex hat die Du-tust-was-ich-tu-Armbänder um. Ich glaube, darum zappelt er so herum. Was? Meinst du etwa die Armbänder vom Bell-Bell-Boogie-Spiel? Warte, wenn Alex die Armbänder trägt, wer hat dann die anderen um? Draufgänger Danny X! Also, wenn wir Danny die Armbänder wegnehmen, kann Alex anhalten. So war das doch. Genau. Ich habe ihm heute Morgen beigebracht, wie man bremst. Everest, du bleibst bei Alex. Ich habe einen Plan. Rocky, bitte komm. Ryder, ich höre dich. Was ist los? Danny trägt die Armbänder von dem Spiel. Du musst sie ihm wegnehmen. Alles klar, mach ich. Im Nu hatte Rocky Danny X von den Armbändern befreit. Und Alex spürte das sofort. Hey, ich kann mich wieder bewegen, wie ich will. Oh, oh, Hilfe, ich fahre zu schnell. Aber du kannst bremsen. Jake hat dir gezeigt, wie das geht. Und dieses Mal klappte das Bremsen sofort. Ich hab's geschafft. Nur Danny und Rocky waren noch nicht in Sicherheit. Sky, Rocky braucht dich. Bin schon unterwegs. Der Hubschrauber flog eine Kurve und hatte die beiden schnell eingeholt. Dann ließ Sky den Greifer hinunter und hakte ihn an Rockys Rucksack ein. Festhalten, Rocky! Und du halt dich an mir fest! Das tat Danny sofort, denn der Abgrund lag nun direkt vor ihm. In letzter Sekunde zog Sky die beiden zu sich hinauf und brachte sie zur Berghütte zurück. War das eine super Abfahrt! Das war gerade noch einmal gut gegangen. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Jake, hast du gesehen, wie ich gebremst habe? Na klar, und ob ich das gesehen habe, Kleiner, das war einfach spitze. Ich brauche keine Du-tust-was-ich-tu-Armbänder. Ich werde mein nächstes Snowboard-Abzeichen alleine schaffen. Genau, und ich lerne bestimmt den Bell-Bell-Boogie. Bell-Bell-was? Dieses Spiel musste Danny X doch gleich einmal ausprobieren. Zusammen mit Alex und Everest. Und er begriff schnell, was er tun musste. Bell Bell Boogie macht mir riesengroßen Spaß. Nur die Drehung klappte noch nicht so gut. Nichts passiert. Den Rest des Tages tobten die Freunde im Schnee herum. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.